Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Dann sagte Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich, und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Gott segne dieses Wort. In Jesus ruhen. In diesem Bibelpassage hier im Matthäusevangelium im 11. Kapitel lernen wir mehr, nachdem Jesus ein Dankgebet spricht, was es bedeutet, in Jesus zu ruhen, also in Jesus ruhen. Und es ist wichtig, dass wir nochmal uns zur Kenntnis nehmen, im Johannesevangelium, 15. Kapitel, Vers 5, also Johannes Kapitel 15, Vers 5, wo Christus sagt, außer mir oder ohne mich könnt ihr gar nichts machen, nichts ausrichten. Und da haben wir eben absolute Wahrheit. Und so ist es eben so, dass manche Menschen auch leider Jesus Christus ablehnen oder noch nicht diesen Bibeltext gelesen haben und dann versuchen in eigener Kraft Ruhe zu finden für ihre Seele, ja, oder kommen mit irgendwelchen anderen Ideen oder Menschen gegebenen Ideen oder Philosophien oder ja, Religionen oder was auch immer, um eben Ruhe zu finden für ihre Seelen. Aber das ist nicht so. Die Menschen haben keine Ruhe. Und das muss so sein, denn durch die Wiederauferstehung Christus hat Jesus jedes Wort in der Bibel bestätigt. Und eben auch diesen Vers hier, sodass wir nur in und durch Jesus Christus Ruhe finden. Und hier die Einladung, wir folgen ihm. Ja, wir sind müde, wir haben schwere Lasten. Tagtäglich haben wir immer die verschiedensten Herausforderungen und Schwierigkeiten und auch Not, Kummer, Sorgen oder was auch immer es ist. Und Jesus lädt uns ein, sein Joch auf uns zu nehmen. Und der Grund ist, hier zu Christus zu kommen, ist, dass wir Jesus folgen können. Und er verspricht uns, dass unsere Seele bei ihm zur Ruhe kommt. Und das finden wir eben nur in und durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Und das ist das Entscheidende, worauf es hier ankommt. Lest das mal selber durch. Lest mal das ganze Kapitel 11 durch, Matthäus 11. Kapitel. Und schaut mal dann eben hier, wie Jesus dann das Kapitel abschließt, sozusagen, dass wir in ihm ruhen. Und wichtig ist, ganz besonders wichtig ist, wo er sagt, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Also da haben wir natürlich die Lehren von unserem Jesus Christus, ja, wir haben die Bergpredigt, natürlich Matthäus Kapitel 5 und 6, aber in allen Evangelien. Lest mal durch und schaut mal, was Jesus lehrt und wie er tatsächlich Leute, die zu ihm kommen als reuige Sünder, wie Menschen Ruhe finden in Christus. Und das ist eine Sache, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, auch vom Alten Testament durch ins Neue, wo Leute, also Menschen, die auch bevor Christus geboren wurde oder in den Evangelien kommt, zu uns kommt, können Menschen auch in schwierigsten Lagen Ruhe finden. Leute gottesfürchtig, fromme Menschen, ja, die als reuige Sünder zu Gott kommen und dann jetzt speziell zu Jesus Christus, als Gott im Fleische. Und ein weiterer Grund ist, dass eben nach seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt unser Herr Jesus Christus dann den Heiligen Geist geschickt hat. Und der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, ist eins mit ihm, ja, 3 in 1, 1 mit 3, also ist eine wirkliche Person, sozusagen, auch wenn wir sagen Heiliger Geist, aber der Heilige Geist wirkt in und durch uns und wird in keinster Weise irgendwas ändern oder verändern, was nun unser Jesus Christus gesprochen hat, wird immer die 10 Gebote bewahren, sozusagen. Und wir können uns also daran Richtung finden für unser Leben und dann in und durch den Heiligen Geist in Christus ruhen, also in der Dreifaltigkeit und in unserem Herr Jesus Christus. Ja. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass es dann eben wir, die wir in der persönlichen Beziehung zu Christus stehen, der Heilige Geist wirkt in und durch uns als Reuegesünder, nur als Reuegesünder, also wir, die wir uns von der Sünde abwenden, gehen eine persönliche Beziehung mit Christus ein und er mit uns, ja, und wir ruhen dann. Nur dadurch können wir, also durch den Heiligen Geist, Ruhe finden in Christus, wie er uns das verspricht. Und wenn wir dann also das Joch, die Last, die er uns auflegt, annehmen oder aufnehmen, dann ist das nicht mehr unsere Last, sondern Jesus trägt die Last für uns. Und das lesen wir hier in dieser Bibelpassage. Und lieber Jesus, wir danken dir für die Einladung, in dir zu ruhen und dass wir zu dir kommen, dass wir dir folgen in einer persönlichen Beziehung mit dir als reuige Sünder und du uns hilfst, Ruhe für unsere Seele zu finden. Nicht nur jetzt, aber auch in aller Ewigkeit, auch dann am jüngsten Tag. Und wir sind jetzt schon mit dir in einer persönlichen Beziehung und dann auch in aller Ewigkeit, auch am jüngsten Tag. Und das geht alles nur in und durch dich, unser Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg außer diesen. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und in persönliche Beziehung täglich in die Bibel gehen und lesen. Und in und durch dich Frieden finden und Ruhe für uns und dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Wir danken dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.